Dobrorano. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Morning. Guten Morgen. Ahoy. Bon dia. Guten Tag. Bonjour. Bonjour, bon dia. Dobrorano. Dias. Guten Tag. Guten Guten Morgen. Ah, grüß euch alle miteinander. Even Austrian, we can do it. Auch wir Österreicher können das. Grüß Gott. Grüß Gott. There you go. Thank you, my friends. It'll be a good joint effort, right? Danke, mein Freund. Wir sind ein gutes Team. Okay, so we are having a school today. Wir haben heute Unterricht. Not a conference. We are at a school. Wir sind nicht bei einer Konferenz. Wir sind in einer Schule. And I'm going to teach you things that hopefully will change your life forever. Ich werde euch Dinge lehren, die hoffentlich euer Leben für immer verändern werden. Do you know one of the greatest deceptions of Christianity? Eine der größten Täuschungen des Christentums ist, is to believe that because you have a revelation, you already walk in it. Zu glauben, dass man, weil man eine Offenbarung hat, bereits danach lebt. That's such a terrible deception. Das ist eine schreckliche Täuschung. So people want one more revelation and think it's going to change their life. Die Leute wollen eine weitere Offenbarung und denken, dies würde ihr Leben verändern. But it never does. Doch dies geschieht nie. What changes your life is the application of the revelation. Was dein Leben verändert, ist die Anwendung der Offenbarung. Once you understand that, sobald du das einmal verstanden hast, you are treating new revelation very carefully. Gehst du mit neuen Offenbarungen sehr achtsam um. You know, the Bible makes a very challenging statement. Die Bibel macht eine sehr herausfordernde Aussage. It says to him, much is given, much will be required. Sie sagt, wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt werden. For every teaching you have learned, you will be held accountable what you have done with it. Für jede Lektion, die du gelernt hast, wirst du zur Rechenschaft gezogen werden, was du damit gemacht hast. Isn't that scary, Daniel? Ist das nicht beängstigend, Daniel? That's what I was thinking. Daran habe ich auch gedacht. The revelations you've received in the last 7 years, that's scary. Die Offenbarungen, die du in den letzten 7 Jahren erhalten hast, das ist beängstigend. But it's even scarier for me, Daniel. Aber für mich ist es noch beängstigender, Daniel. You know why? Weißt du warum? Because the Apostle of James teaches. Weil der Apostel Jakobus lehrt. Don't desire to become a teacher. Strebt nicht danach, Lehrer zu werden. Because the teacher will be held twice as accountable than everybody else. That's what the Bible teaches. Denn der Lehrer wird doppelt so streng beurteilt werden wie alle anderen. Das lehrt die Bibel. Daniel will not teach anymore. Daniel wird nicht mehr lehren. The Bible is very clear that God doesn't give us anything without accountability. Die Bibel sagt ganz klar, dass Gott uns nichts gibt, ohne dass wir dafür Rechenschaft ablegen müssen. We get excited when we have a new understanding, but forget that we have to give account what we did with it. Wir freuen uns, wenn wir eine neue Erkenntnis bekommen und vergessen, dass wir Rechenschaft ablegen müssen, was wir damit gemacht haben. And I'm telling you, honestly, I fear for many Bible teachers that I know. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich fürchte um viele Bibellehrer, die ich kenne. I fear the moment they stand before Jesus. Ich fürchte den Moment, in dem sie vor Jesus stehen. Because I don't know a lot of Bible teachers who live what they preach. Denn ich kenne nicht viele Bibellehrer, die danach leben, was sie predigen. And that's a scary thought. Das ist ein beängstigender Gedanke. So I want you to be aware today. Deshalb möchte ich euch heute bewusst machen, that with everything you're learning at the School of Open Heavens, you will have to be accountable what you did with it. Dass ihr für alles, was ihr in der Schule des offenen Himmels hier lernt, Rechenschaft ablegen müsst. It's wonderful to see you people hungry to learn more. Es ist toll zu sehen, wie hungrig ihr nach mehr Erkenntnis seid. Just remember, vergesst aber nicht, God's going to ask you one day what you did with what you learned. Dass Gott euch eines Tages fragen wird, was ihr mit dem Gelernten gemacht habt. I spoke at the conference about the importance of learning with a permanent awareness of eternity. Ich habe auf der Konferenz darüber gesprochen, wie wichtig es ist, mit dem ständigen Bewusstsein der Ewigkeit zu lernen. Our life is very short here on earth. Unser Leben hier auf Erden ist sehr kurz. And God graciously has given us incredible opportunities. Und Gott hat uns gnädigerweise großartige Möglichkeiten gegeben. Learn so much. So viel zu lernen. Don't ever treat lightly what you learn. Nimm das Gelernte niemals auf die leichte Schulter. Don't get excited about a new revelation. Freu dich nicht über eine neue Erkenntnis. If you're not applying what you have received. Wenn du das Erkannte oder Gelernte, was du bekommen hast, nicht anwendest. Constantly strive to live what we have learned. Wir müssen also ständig danach streben, das zu leben, was wir gelernt haben. Otherwise, we have deceived ourselves. Sonst täuschen wir uns selbst. So this is my introduction. Das ist also meine Einführung. To make you to create a holy kind of, how shall I say that? What's the word I'm looking for? No, a sense of awe in your heart. Damit ihr eine heilige Art von, wie soll ich das sagen, nach welchem Wort suche ich? Nein, ein heiliges. Ein Gefühl der Ehrfurcht in eurem Herzen. You know, that we are always aware that it's not just good enough to have more understanding of the Bible. We have to put it into practice. Dass wir uns immer bewusst sind, dass es nicht ausreicht, mehr Verständnis der Bibel zu haben. Wir müssen es in die Praxis umsetzen. It's very easy to sit and listen to me teach and say, oh wow, God, that's incredible. Es ist sehr einfach, hier zu sitzen, mir zuzuhören, was ich lehre, und zu sagen, oh wow, Gott, das ist fantastisch. But it's quite another thing, what you do with it, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Aber es ist etwas ganz anderes, was man damit macht, am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Vergiss also nicht. What you do with what you've received from God is very important. Es ist sehr wichtig, was du mit dem machst, was du von Gott erhalten hast. And I live with this awareness, like almost terrified not to live what I teach. Und ich lebe mit diesem Bewusstsein, als hätte ich fast panische Angst, nicht das zu leben, was ich lehre. I'm going to share with you here at the school. Ich werde hier in dieser Schule etwas mit euch teilen. Something that really shouldn't be new to you. Etwas, das für euch eigentlich nichts Neues sein sollte. And maybe it's not. Womöglich ist das auch nicht. If it's not new to you, wenn es nicht neu für dich ist, then it is something that you constantly have to be reminded of. Dann ist es etwas, an das du ständig denken musst. And if it is new to you, und wenn es für dich neu ist, then that's wonderful. Grab it with all of your heart. Dann ist das wunderbar. Ergreif es mit ganzem Herzen. And I'm going to spend the day today to talk about nothing, just about what God is like. Ich werde den heutigen Tag damit verbringen, über nichts anderes als darüber zu sprechen, wie Gott ist. Your understanding of the nature of God is going to influence every decision you make. Dein Verständnis vom Wesen Gottes beeinflusst jede Entscheidung, die du triffst. Let me say that again. Lass mich das noch einmal sagen. Your understanding of God, of what God is like, dein Verständnis davon, wie Gott ist, will influence every decision that you make. Beeinflusst jede Entscheidung, die du triffst. I give you a very simple example. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. If you have an understanding, wenn du das Verständnis hast, that God is the most generous provider of the universe, dass Gott der großzügigste Versorger des Universums ist, who always takes very good care of his children, der sich immer sehr gut um seine Kinder kümmert. You will go to any place he tells you to go to be missionary, whether you have money or not. Wirst du an jeden Ort gehen, wohin er dich schickt, um Missionar zu sein, egal ob du Geld hast oder nicht. Because in your heart you're sure, God will always provide for me. It doesn't matter where I go, so I can live anywhere I want. Denn in deinem Herzen bist du dir sicher, Gott wird immer für mich sorgen. Es spielt keine Rolle, wohin ich gehe. Ich kann also leben, wo ich will. For instance, zum Beispiel, if your heart is sure, wenn dein Herz sicher ist, that God is an incredible forgiving God, dass Gott ein fantastischer, vergebender Gott ist, whenever you sin, you will never run away from him, you will always run to him. Rennst du niemals von ihm weg, falls du sündigst. Du läufst immer zu ihm. Never hide sin. Du versteckst die Sünde niemals. Because you know. Denn du weißt. You can never out-sin the mercy of God. Dass du die Gnade Gottes niemals erschöpfen kannst. So how we see God influences our life very powerfully. Wie wir Gott sehen, beeinflusst also unser Leben sehr stark. And I'm going to do the very best I can. Ich werde mein Bestes geben. To destroy every religious image of God in your heart. Um jedes religiöse Bild von Gott in deinem Herzen zu zerstören. And to give you an understanding of what God really is like. Und um dir ein Verständnis dafür zu vermitteln, wie Gott wirklich ist. You know, the first thing I want to say is that God is God. Das Erste, was ich sagen möchte, ist, dass Gott Gott ist. Oh, Reinhard, of course God is God. Oh, Reinhard, natürlich ist Gott Gott. Nein, nein, warte mal. That's simple. So einfach ist das nicht. If God is God, wenn Gott Gott ist, which we know he is, von dem wir wissen, dass er es ist, nobody is allowed to define God except God himself. Dann ist es niemandem erlaubt, Gott zu definieren, außer Gott selbst. Yet we've all had our own definition of God. Und doch haben wir alle unsere eigene Definition von Gott. We've believed in an angry God. Wir glaubten an einen zornigen Gott. We've believed in a God that comes too late. Wir glaubten an einen Gott, der zu spät kommt. We've believed in a God that doesn't care. Wir glaubten an einen Gott, der sich nicht kümmert. Every human being had an image of God that was created by some human being. Jedes menschliche Wesen hat ein Bild von Gott, das von einem Menschen erschaffen wurde. But if God is God, aber wenn Gott Gott ist, how can a created being define God? Wie kann dann ein geschaffenes Wesen Gott definieren? Therefore, only God is allowed to define himself because he's God. Deshalb darf nur Gott sich selbst definieren, weil er Gott ist. And we have allowed religion to give us the image of God, which is so wrong. Und wir haben der Religion erlaubt, uns ein Bild von Gott zu vermitteln, das völlig falsch ist. You see, I really believe. Ich glaube wirklich. That religion really is inspired by Satan. Dass die Religion wirklich von Satan inspiriert ist. It's inspired by Satan because he understands very clearly. Sie ist von Satan inspiriert, denn er weiß ganz genau. If people believe the right things about God, wenn die Menschen die falschen Dinge über Gott glauben, they will never experience what God has for them. Werden sie nie erleben, was Gott für sie hat. Where did religion even start? Wo hat Religion überhaupt angefangen? Now, I've told you yesterday, those of you who were here. Diejenigen von euch, die gestern hier waren, haben schon gehört, that my definition of religion, dass meine Definition von Religion folgende ist, is to relate to God any other way except the way he said we must relate to him. Wenn man auf irgendeine andere Weise mit Gott in Beziehung tritt, außer auf die Art und Weise, wie er gesagt hat, dass wir mit ihm in Beziehung treten sollen. Religion. Das ist Religion. So we know today in the new covenant. So wissen wir heute im neuen Bund. The only way we are allowed to relate to God is through what Jesus Christ did. Dass wir nur durch das, was Jesus Christus getan hat, mit Gott in Beziehung treten dürfen. So you cannot relate to God through your work. Du kannst also nicht durch deine Arbeit mit Gott in Beziehung treten. Through your prayer. Nicht durch dein Gebet. Through your fasting. Nicht durch dein Fasten. Through reading the Bible. Nicht durch dein Lesen der through Bibel. Your giving. Nicht durch dein Geben. Now these are wonderful things. Das sind wunderbare Dinge. Through prayer I can get to know God better, but that cannot be the basis of my relationship. Durch das Gebet kann ich Gott besser kennenlernen, aber das kann nicht die Grundlage meiner Beziehung sein. Jesus was very clear. Jesus war sehr klar. That he is the way to God. Dass er der Weg zu Gott ist. That means nobody is allowed to relate to God outside of Jesus Christ. Das bedeutet, dass niemand mit Gott außerhalb von Jesus Christus in Beziehung treten darf. Everything that needed to be done so that you and God can have a good time together. Jesus hat alles getan, was getan werden musste, damit du und Gott eine gute Zeit miteinander haben können. Let me say that again. Lass mich das noch einmal sagen. Jesus has done everything that needed to be done. Jesus hat alles getan, was getan werden musste. So that you and God forever can have a wonderful, happy, peaceful relationship. Damit du und Gott für immer eine wunderbare, glückliche und friedvolle Beziehung haben könnt. Everything has been done through Jesus. Alles ist durch Jesus vollbracht worden. So I believe, ich glaube, that religion was conceived in the Garden of Eden and birthed through Cain. Dass die Religion im Garten Eden gezeugt und durch Cain geboren wurde. I love when Daniel goes, what? I never heard you say that. Where did you get that from? Ich liebe es. Daniel sagt, was? Das habe ich dich noch nie sagen gehört. Woher hast du das denn? I'll say it again. Okay, ich sage es noch einmal. And I think I should leave the statement just like that for Daniel to go home and figure it out. Und ich denke, ich sollte die Aussage so stehen lassen, damit Daniel nach Hause gehen und darüber nachdenken kann. I believe. Ich glaube, that religion was conceived in the Garden of Eden, but was birthed through Cain. Dass Religion im Garten Eden gezeugt, aber durch Cain geboren wurde. Now remember. Vergesst nicht. Religion is if you relate to God differently to how God said. Religion ist, wenn du auf eine andere Weise mit Gott in Beziehung trittst, als Gott gesagt hat. God had a perfect relationship with Adam and Eve. Gott hatte eine perfekte Beziehung zu Adam und Eva. Nothing needed to be added and nothing needed to be taken away. It was perfect. Es musste nichts hinzugefügt und nichts weggenommen werden. Sie war perfekt. God has revealed himself as an incredible good and generous God to Adam and Eve. Gott hat sich Adam und Eva als ein unglaublich guter und großzügiger Gott offenbart. God has done that verbally and God has done it with actions. Gott hat das verbal getan und Gott hat es mit Taten getan. So, There was really no doubt in Adam and Eve's heart about the goodness of God. So gab es in Adams und Evas Herzen wirklich keinen Zweifel an der Güte Gottes. The character and nature of God was so clearly shown to Adam and Eve. Der Charakter und das Wesen Gottes wurde Adam und Eva so deutlich vor Augen geführt. They had everything they needed. Sie hatten alles, was sie brauchten. And yet the devil had to find a way to get them to do what they shouldn't have done. Und doch musste der Teufel einen Weg finden, sie dazu zu bringen, etwas zu tun, was sie nicht hätten tun sollen. So what did he do? Was hat er also getan? He brought Eve to the place where she questions the goodness of God. Er brachte Eva an den Punkt, wo sie die Güte Gottes in Frage stellte. He convinced Eve that God is not as good as he said that he is. Er überzeugte Eva, dass Gott nicht so gut ist, wie er es sagte. He convinced Eve that in reality she still needs something else that God has withheld from her, which is the tree of the knowledge of good and evil. Er überzeugte Eva, dass sie in Wirklichkeit noch etwas anderes braucht, das Gott ihr vorenthalten hat, und zwar den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Right there, the thoughts of religion were planted into the heart of Eve. Genau dort wurden die Gedanken der Religion in Evas Herz gepflanzt. See, why does God not want you to eat from the tree? Eva, warum will Gott nicht, dass du von dem Baum isst? See, because he knows that if you do, you're going to be like him, and he doesn't want you to be like him. Weil er weiß, dass du dann so wirst wie er, und er will nicht, dass du so wirst wie er. But Eve was already in his image. Aber Eva war bereits in seinem Ebenbild. So suddenly Eve began to relate to God outside to what God already said. Also begann Eva plötzlich, sich mit Gott außerhalb dessen in Beziehung zu setzen, was Gott bereits gesagt hatte. Okay, so if I'm going to eat the tree, then actually I'm going to be like God. Wow, there's going to be an incredible new level of relationship. Okay, wenn ich also von dem Baum esse, dann werde ich tatsächlich wie Gott sein. Wow, das wird eine unglaubliche neue Ebene der Beziehung. This is in 1 John chapter 2 verse 16. Schau, was die Bibel in 1. Johannes Kapitel 2 Vers 16 sagt. 1 John 2 16, it says, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but of the world. In 1. Johannes 2,16 heißt es, denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Do you know where this started? Weißt du, wo das angefangen hat? In the Garden of Eden. Im Garten Eden. The lust of the flesh. Die Lust des Fleisches. I want something more. Ich will etwas mehr. The lust of the eye. Die Lust der Augen. Mm, that fruit is so beautiful. I need that. Diese Frucht ist so schön. Ich brauche sie. Life. Und der Stolz des Lebens. I do it my way, not God's way. Ich mache es auf meine Art, nicht auf Gottes Art. So 1 John 2:16 really started in the Garden of Eden. 1. Johannes 2,16 begann also wirklich im Garten Eden. So Eve saw that. Eva sah das. And Eve gave in to this temptation. Und Eva gab der Versuchung nach. Accepted the lie of the devil that God is not really as good as he said he is. Und nahm die Lüge des Teufels an, dass Gott nicht so gut ist, wie er sagt. And that's how the mess all started. So fing der ganze Schlamassel an. Look what it says in Genesis chapter 4 and verse 1. Schau, was in 1. Mose Kapitel 4 Vers 1 steht. In Genesis chapter 4 and verse 1, the Bible says, now Adam knew his wife Eve and she conceived and bore Cain. In 1. Mose Kapitel 4 Vers 1 sagt die Bibel, und Adam erkannte seine Frau Eva, sie wurde schwanger und gebar Cain. Sentence. Schau dir den nächsten Satz an. She said, I have required a man. From the Lord. Sie sagte, ich habe einen Mann vom Herrn erworben. What was going on in Eve's heart? Was ging in Evas Herz vor? God has already said, go and multiply yourself. Everything was already sorted out. Everything was already done. Gott hatte bereits gesagt, geh und vermehre dich. Alles war schon geregelt. Es war schon alles erledigt. Why did you want a man? Warum wollte sie einen Mann? God, I want a man. Gott, ich will einen Mann. Warum? I've already given you to a man. Everything is okay. Ich habe dich schon mit einem Mann zusammengebracht. Alles ist in Ordnung. You have children. Ich habe dir schon gesagt, dass du Kinder haben sollst. From the story that we read. Aus der Geschichte, die wir gelesen haben. And this is my opinion. Und das ist meine Meinung. I believe that Eve favored Cain over Abel. Glaube ich, dass Eva Cain gegenüber Abel bevorzugt hat. That's my conclusion from the story of Cain and Abel. Das ist meine persönliche Schlussfolgerung aus der Geschichte von Cain und Abel. See, Cain was a spoiled brat, I believe. Ich glaube, Cain war ein verwöhnter Bengel. And obviously, who did Cain learn from to do it his way, if not from his mom? Und von wem hat Cain wohl gelernt, es auf seine Art zu machen, wenn nicht von seiner Mutter? Because his mom already did it her way. Denn seine Mutter machte es schon auf ihre Art. God said, no, don't eat, and yet she already gave in to the lies of the devil. Gott sagte, nein, du sollst nicht essen. Doch sie hatte bereits den Lügen des Teufels nachgegeben. How did Abel know to sacrifice a lamb and Cain didn't? Woher wusste Abel, dass er ein Lamm opfern musste und Cain nicht? Who raised Cain? Wer hat Cain großgezogen? Look what the Bible says in verse 6, in chapter 4, verse 6. Schau mal, was die Bibel in Vers 6 sagt, in Kapitel 4, Vers 6. So the Lord said to Cain, why are you angry? Da sprach der Herr zu Cain, warum bist du zornig? And why has your countenance fallen? Und warum ist deine Miene verfinstert? If you do well, will you not be accepted? Wenn du Gutes tust, wirst du dann nicht angenommen werden? And if you do not well, sin lies at the door. Und wenn du nichts Gutes tust, liegt die Sünde vor der Tür. And its desire is for you. Und ihr Verlangen ist nach you dir. Shall rule over it. Und du sollst über sie herrschen. I find it incredibly fascinating. Ich finde es unfassbar faszinierend, that Cain was angry at God, but God was not angry at Cain. Dass Cain zornig auf Gott war, aber Gott war nicht zornig auf Cain. Think about that. Denk darüber nach. What has religion successfully convinced us of? Wovon hat uns die Religion erfolgreich überzeugt? That God is angry at us. Dass Gott zornig auf uns ist. But we see very clearly, even with Cain, he was the angry one. God was trying to help him. Aber wir sehen selbst bei Cain ganz deutlich, dass er der Zornige war und Gott ihm helfen wollte. So that's why I believe with Cain religion was actually birthed. Deshalb glaube ich, dass die Religion durch Cain tatsächlich geboren wurde. It makes our anger, it portrays it on God and says, actually, he's the angry guy, but he was not. Sie nimmt unseren Zorn, projiziert ihn auf Gott und sagt, dass er eigentlich der zornige Kerl ist, aber das ist er nicht. Even when Cain was angry, God still said, guy, why don't you just reign over sin? You can do that. Selbst als Cain wütend war, sagte Gott, warum herrschst du nicht einfach über die Sünde? Das kannst du doch tun. But Cain didn't. Aber Cain tat es nicht. If you read the story, you will find out that Cain was sure that God was an angry God. Wenn du die Geschichte liest, wirst du feststellen, dass Cain sicher war, dass Gott ein zorniger Gott ist. Where did he learn it from? He didn't learn it from God. Woher hatte er das gelernt? Er hat es nicht von Gott gelernt. I believe he learned it from his mama who conceived religion. Also glaube ich, dass er es von seiner Mutter gelernt hat, die Religion gezeugt hat. And from that moment on, humanity has believed God is an angry God. Von da an glaubt die Menschheit, dass Gott ein zorniger Gott ist. It's always made God the bad guy. Sie macht Gott immer zum Bösewicht. Isn't that exactly what the devil did? Ist es nicht genau das, was der Teufel getan hat? God is not as good as he told you. He doesn't want you to eat that fruit. Gott ist nicht so gut, wie er dir erzählt hat. Er will nicht, dass du diese Frucht isst. So the image of God, the nature and character of God has been distorted ever since the beginning of the fall of humanity. Das Gottesbild, das Wesen und der Charakter Gottes sind also seit dem Sündenfall verzerrt worden. And throughout the millennia, religion has made God the bad guy when he is so good, and this upsets me so much. Und im Laufe der Jahrtausende hat die Religion Gott zum Bösewicht gemacht, obwohl er so gut ist, und das macht mich so wütend und sauer. God has never been a bad God. He's always been a million times better than we can imagine. Gott war noch nie ein böser Gott. Er war schon immer millionenfach besser, als wir es uns vorstellen können. You will experience as much of God as you believe is good that he is. Mein Freund, du wirst so viel von Gott erleben, wie du glaubst, dass er gut ist. Let me say that again. Ich sage es noch einmal. You will experience as much of God as you believe that he is good. Du wirst so viel von Gott erleben, wie du glaubst, dass er gut ist. You are not going to experience from God what God has prepared for you. Du wirst nicht das von Gott erleben, was er für dich vorbereitet hat. You are only going to experience from God what you believe how good he is. Du wirst nur so viel von Gott erleben, wie du glaubst, dass er gut ist. Why? Warum? Because if you doubt his character, you are going to also doubt his word. Weil wenn du an seinem Charakter zweifelst, wirst du auch an seinem Wort zweifeln. If you doubt his nature, you're going to doubt his promises too. Wenn du an seinem Wesen zweifelst, wirst du auch an seinen Verheißungen zweifeln. If your heart is not convinced of the goodness of God, wenn dein Herz nicht von der Güte Gottes überzeugt ist, you will find a multitude of Bible verses to prove to the rest of the world how bad God is. Wirst du eine Vielzahl von Bibelversen finden, um dem Rest der Welt zu beweisen, wie schlecht Gott ist. I used to be the master of debate. Früher war ich der Meister im Debattieren. I was already on national television in Austria at age 14. Schon mit 14 Jahren war ich im nationalen österreichischen Fernsehen. I was out on the street doing political debates at age 16. Mit 16 Jahren war ich auf der Straße und habe politische Debatten geführt. I love politics and philosophy. Ich liebte Politik und Philosophie. And I would be out there debating with great minds. Ich diskutierte da draußen mit klugen Köpfen. And I've realized, dann habe ich gemerkt, that this is completely stupid. Dass es total bescheuert ist. It's what I've stopped to do decades ago. Damit habe ich schon vor Jahrzehnten aufgehört. And I'm telling you why. Und ich sage dir auch warum. Because the master of debate is the devil. Weil der Teufel der Meister im Debattieren ist. Jesus simply taught the truth. Jesus hat einfach die Wahrheit gelehrt. That's what he did. Genau das tat er. It's the devil that was the master of debate in the Garden of Eden. Der Teufel war der Meister im Debattieren im Garten Eden. So I never debate with people who want to believe what they want to believe. Deshalb diskutiere ich nie mit Leuten, die das glauben wollen, was sie glauben wollen. You know, I used to defend God when religious people attacked him. Früher habe ich Gott verteidigt, wenn religiöse Menschen ihn angegriffen haben. Until I realized that is complete nonsense. Bis ich merkte, dass dies völliger Unsinn ist. You know, if people want to believe in a religious God, they have lots of Bible verses to prove that God is very religious. Wenn Menschen an einen religiösen Gott glauben wollen, haben sie jede Menge Bibelverse, die beweisen, dass Gott sehr religiös ist. Let me ask you a question. Lass mich dir eine Frage stellen. What did the devil use in the desert to tempt Jesus? Did he use philosophy or did he use the Bible? Was hat der Teufel in der Wüste benutzt, um Jesus zu versuchen? Hat er die Philosophie benutzt oder die Bibel? He used the Bible. Er benutzte die Bibel. You can make the Bible say anything you want it to say. Du kannst mit der Bibel alles sagen, was du willst. Anything. Alles. I can prove to from the Bible that God doesn't even exist. Ich kann dir anhand der Bibel beweisen, dass es Gott gar nicht gibt. Did you know that? Wusstest du das? Sure, I can prove that too. Ich kann es dir beweisen. Look what the Bible says. Schau, was die Bibel sagt. The fools say in their hearts there is no God. Die Narren sagen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. You take that statement out of context and then the Bible says there is no God. Wenn man diese Aussage aus dem Zusammenhang reißt, dann sagt die Bibel, dass es keinen Gott gibt. Anything taken out of context, you can prove anything from the Bible. Wenn man Aussagen aus dem Kontext herausreißt, kann man mit der Bibel alles beweisen. That is so dangerous. Und das ist so gefährlich. If we believe that God is the problem in any situation, we have actually opened the heart for religion. Wenn wir glauben, dass Gott in jeder Situation das Problem ist, haben wir tatsächlich das Herz für die Religion geöffnet. Last week, I watched two movies with Debbie. Letzte Woche habe ich mir mit Debbie zwei Filme angesehen. Proud of me, Daniel? Bist du stolz auf mich, Daniel? I watched two movies last week. Wir haben letzte Woche zwei Filme angeschaut. Not behind each other, but in 2 days, you know? And we watched two movies to just be together and celebrate our wedding anniversary. Nicht hintereinander, sondern in 2 Tagen. Verstehst du? Wir haben uns zwei Filme angesehen. Wir waren einfach zusammen und haben unseren Hochzeitstag gefeiert. Beide Filme sind wahre Geschichten oder basieren auf wahren Begebenheiten. And it was really incredible. They're actually really good movies. You should watch them, Daniel, with Anna. Und es war wirklich fantastisch. Die Filme sind wirklich sehr gut. Du solltest sie dir ansehen, Daniel, mit Anna. Beide sind wirklich gut. And in both of the movies. In beiden Filmen. Something tragic happens. Geschieht etwas Tragisches. And immediately both of these people blamed God for it. Und sofort geben beide Menschen Gott die Schuld dafür. And you know, and Debbie and me were watching the movie and saying, well, it's not God's fault. Debbie und ich haben den Film angesehen und gesagt, es ist nicht Gottes Schuld. But then I realized this is what actually most Christians do too. Doch dann wurde mir klar, dass die meisten Christen genau das tun. Think what we Christians have done. Überleg mal, was wir Christen gemacht haben. The husband, the wife dies of cancer. Der Ehemann oder die Ehefrau stirbt an Krebs. A little baby dies in an accident. Ein kleines Baby stirbt bei einem Unfall. We said, was sagen wir? The Lord took him. Der Herr hat ihn geholt. Isn't that what we evangelicals have said over and over again? Ist es nicht das, was wir Evangelikalen immer und immer wieder sagen? Natürlich machen wir das. Was machen wir also? Er ist der Bösewicht. God has never ever taken people with cancer. He doesn't do that. Gott hat noch nie Menschen durch Krebs zu sich genommen. Er macht so etwas nicht. God doesn't do those things. Gott macht so etwas nicht. But because we believe the wrong things about God, we believe so many other things too. Aber weil wir die falschen Dinge über Gott glauben, glauben wir auch so viele andere Dinge. And this started with Cain. You know, Cain was the angry guy, but God became the problem. Und das fing mit Cain an. Cain war der zornige Kerl, aber er machte Gott zum Problem. Oh, God marked me. I have to flee the rest of my life. It's all God's fault. He's the bad guy. Nun hat Gott mich gezeichnet. Ich muss für den Rest meines Lebens fliehen. Es ist alles Gottes Schuld. Er ist der Bösewicht. But when Cain was angry, God showed him how good he is. Cain, listen, you don't have to be angry, okay? Don't do it. Aber als Cain wütend war, hat Gott ihm gezeigt, wie gut er ist. Cain, hör zu, du musst nicht wütend sein, okay? Tu es nicht. And then comes this sad, sad statement in Genesis chapter 6, verse 5. Und dann kommt diese sehr traurige Aussage in 1. Mose Kapitel 6, Vers 5. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continuously. Da sah der Herr, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und dass alle Gedanken seines Herzens immer nur böse waren. I have not found a statement that is sadder than the next statement. Ich habe keine Aussage gefunden, die trauriger ist als die nachfolgende Aussage. From Genesis 1 to Revelation 22, I've never found this sadder statement. Von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 habe ich nie eine traurigere Aussage gefunden. And the Lord was sorry that he had made man. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte. And he was grieved in his heart. Und er war betrübt in seinem Herzen. God creates man that he loves so much that he's willing to give his own son, and yet he was sorry that he ever did that. Gott erschafft einen Menschen, den er so sehr liebt, dass er bereit ist, seinen eigenen Sohn zu opfern, und dennoch tut es ihm leid, dass er das gemacht hat. I don't think we can imagine the pain in the heart of God at that very moment. Ich denke nicht, dass wir uns den Schmerz vorstellen können, den Gott in diesem Moment fühlte. And yet, even with this statement, und dennoch, sogar mit dieser Aussage, God still shows man that he loves him enough to redeem him. Zeigt Gott dem Menschen, dass er ihn genug liebt, um ihn zu erlösen. You know, God could have wiped out all of the people, but he didn't. Gott hätte die gesamte Menschheit auslöschen können, aber er tat es nicht. Even in God's judgment, he shows his love. Selbst in seinem Gericht zeigt Gott seine Liebe. You see, the reason why God had to send the flood here, der Grund, warum Gott die Sintflut schicken musste, ist, is because once you understand the heart, dass wenn du das Herz verstehst, you know that the heart determines our life. Weißt du, dass das Herz unser Leben bestimmt. Look what it says. Schau, was hier geschieht. Heart of man was only evil continually. There was nothing good in it anymore. Das Herz des Menschen war ständig nur böse. Es war nichts Gutes mehr darin. So God knew. Gott wusste. If I don't send the flood and wipe them all out except just Noah and his family. Wenn ich die Flut nicht schicke und sie alle bis auf Noah und seine Familie vernichte. The people that I love so deeply. Werden die Menschen, die ich zutiefst liebe. They are all going to rape each other, massacre each other, torture each other, and only the strong ones will survive. Sich gegenseitig vergewaltigen, massakrieren und quälen, und nur die Starken werden überleben. So while we think that the flood was an act of judgment, it was actually an act of grace. Während wir denken, dass die Flut ein Akt des Gerichts war, war sie in Wirklichkeit ein Akt der Gnade. You imagine. Stell dir vor, the most evil people that ever existed. Die bösesten Menschen, die es je gab. Imagine. Stell sie dir vor. Imagine Hitler multiplied by 10. Stell dir Hitler multipliziert mit 10 vor. And now imagine 1000 Hitlers. Und jetzt stell dir 1000 Hitlers vor. And you have to all live with them in a place where you can't escape. Und du musst mit ihnen allen an einem Ort leben, wo du nicht fliehen kannst. That's what the earth was like. So war es auf der Erde. The heart of man was evil always and continually. There was nothing else in the heart of man. Das Herz des Menschen war immer und ständig nur böse. Es gab nichts anderes am Herzen des Menschen. So God saw what man would do to one another and he had to save them. Gott sah, was die Menschen einander antun würden und er musste sie retten. So God in his incredible kindness and love and care had to protect the people. Also musste Gott in seiner unfassbaren, fantastischen Güte, Liebe und Fürsorge die Menschen beschützen. Can you imagine? Kannst du dir das vorstellen? Of a multitude of people, there was only a very few that were not totally evil, and there was no one in his family. Unter einer Vielzahl von Menschen gab es nur ganz wenige, die nicht total böse waren, und es war Noah und seine Familie. How many were? 8 people. Wie viele waren es? 8 Personen. Can you imagine? Stell dir vor. If in the whole of Czech Republic and Slovakia, wenn es in der ganzen Tschechischen Republik und der Slowakei, there were only 8 nice people, nur 8 nette Menschen gäbe, and the rest of them are not only not nice, the rest of them are all worse than Hitler. Und der Rest von ihnen wäre nicht nur nicht nett, der Rest von ihnen wäre schlimmer als Hitler. And you have to live in Czech Republic. Und du müsstest in der Tschechischen Republik oder der Slowakei leben. Can you imagine what your life would look like? Kannst du dir vorstellen, wie dein Leben aussehen würde? You couldn't leave your house and come here because you would probably be raped 20 times on the way here. Du könntest dein Haus nicht verlassen und hierher kommen, weil du auf dem Weg hierher wahrscheinlich 20 Mal vergewaltigt werden würdest. Think about it. Denke darüber nach. That's what the world looked like. So sah die Welt aus. But even religion has told us that God was angry at the flood, that's why he sent the flood. No, God was so full of love that he had to do that. Aber die Religion hat uns gesagt, dass Gott über die Menschen so zornig war und deshalb die Flut geschickt hat. Nein, Gott war so voller Liebe, dass er das tun musste. From the moment on of the Garden of Eve, humanity always made God the problem. From the Garden of Eden. Von dem Moment an im Garten Eden machte die Menschheit immer Gott zum Problem. Once Eve believed the lie of the devil. Von dem Augenblick an, als Eva der Lüge des Teufels Glauben schenkte. All humanity, God has been the bad guy and we are the good ones. Ist Gott für die Menschheit zum Bösewicht gemacht worden und wir sind die Guten. And this is what we have to stop believing. Genau das müssen wir aufhören zu glauben. Do you know, I have a guy in Brazil, his name is Vinicius. Ich habe einen Mann in Brasilien, sein Name ist Vinicius. And he used to work for our ministry. Er arbeitete früher für unseren Dienst. Today he's worked for several years now for Brazilian Kids Care. Mittlerweile arbeitet er schon seit einigen Jahren für Brazilian Kids Care. He was leading our ministry a few years ago. Als er vor ein paar Jahren unseren Dienst leitete, he came to my office. Kam er in mein Büro. And he said, Reinhard, I need to talk to you. Er sagte, Reinhard, ich muss mit dir reden. He said, in order for you to help you lead your ministry well. Er sagte, damit ich dir helfen kann, deinen Dienst gut zu leiten. I need to answer a question in my heart. Muss ich eine Frage in meinem Herzen beantworten. I want you to tell me what is in your heart for the next 10 years. Ich möchte, dass du mir sagst, welche Ziele du dir für die nächsten 10 Jahre im Herzen vorgenommen hast. Like, where do you want to take your ministry in the next 10 years? Let me know. Wohin möchtest du deinen Dienst in den nächsten 10 Jahren führen? Sag es mir. What's in your heart? What are you planning to do? Which nations you want to impact? Was liegt dir auf dem Herzen? Was hast du vor zu tun? Welche Nationen willst du prägen? And I said to him, just give me some time to think about it. Und ich sagte ihm, gib mir etwas Zeit, darüber nachzudenken. And then I called him back. Dann rief ich ihn zurück. I said, Vinicius. Ich sagte, Vinicius, ich habe mir nicht nur überlegt, was ich in den nächsten 10 Jahren tun will, ich weiß auch, was ich für den Rest meines Lebens tun will. Ich will der ganzen Welt zeigen, wie gut Gott wirklich ist. That's what I want to do until the last day I have here on earth. Das ist es, was ich bis zu meinem letzten Tag hier auf Erden tun will. Show the whole world that religion has lied to us. Der ganzen Welt zeigen, dass die Religion uns belogen hat. Show the whole world that God is a million times better than we've been told that he is. Der ganzen Welt zeigen, dass Gott millionenfach besser ist, als man uns weismachen will. This was in 2020. Das war im Jahr 2020. So I'm on a lifelong mission. Ich bin also auf einer lebenslangen Mission. To destroy the distorted image of God in the hearts of the people. Das verzerrte Bild von Gott in den Herzen der Menschen zu zerstören. And show the people that the God that we know, that we serve, is so amazing. Und den Menschen zu zeigen, dass der Gott, den wir kennen und dem wir dienen, so erstaunlich und faszinierend ist. And this is what we have to constantly and permanently convince our hearts of. Und das ist es, wovon wir unsere Herzen ständig und dauerhaft überzeugen müssen. You know, I've told you already, you will only experience as much from God as you believe as good as is. Ich habe dir bereits gesagt, dass du nur so viel von Gott erleben wirst, wie du glaubst, wie gut er ist. You will only have an intimate relationship as much as you believe that he's good. Du wirst so viel intime Beziehung zu ihm haben, wie du glaubst, dass er gut ist. Intimacy is always disturbed by the wrong image of the other person. Die Intimität wird immer durch ein falsches Bild von der anderen Person zerstört. Think about this. Denk darüber nach. If I have the wrong perception of Danka and Roman, wenn ich eine falsche Wahrnehmung von Danka und Roman habe, I will not have a very close intimate relationship with them. Werde ich keine sehr enge intime Beziehung zu ihnen haben. I will always wonder, oh, I know she says I can feel at home. Ich werde mich immer fragen, oh, ich weiß, sie sagt, ich kann mich wie zu Hause fühlen. But I wonder if I go down to the kitchen at 5 in the morning, make a coffee, and if she finds out what she's going to say to me. Aber ich frage mich, wenn ich um 5 Uhr morgens in die Küche gehe und mir einen Kaffee mache und wenn sie das herausfindet, was sie dann zu mir sagen würde. So I'll be scared to make myself a cappuccino at 5 in the morning because I don't know how good she is. Ich werde also Angst haben, mir um 5 Uhr morgens einen Cappuccino zu machen, weil ich nicht weiß, wie gut sie ist. My whole relationship with those two would be completely limited because I don't believe how good they are. Meine ganze Beziehung zu den beiden wäre völlig eingeschränkt, weil ich nicht glaube, wie gut sie sind. I'm so convinced of their kindness. Ich bin von ihrer Freundlichkeit so überzeugt. That I would have no problem going down in his wine cellar, picking any wine I want, open it and drinking it by myself. Dass ich kein Problem hätte, in seinen Weinkeller hinunterzugehen, jeden beliebigen Wein zu nehmen, ihn zu öffnen und ihn allein zu trinken. Maybe I should do that just to prove to them that I believe they really love me. Vielleicht sollte ich das tun, nur um ihnen zu beweisen, dass ich glaube, dass sie mich wirklich lieben. But you know. Aber weißt du? Du kannst mich mitnehmen, dachte er. Me? I see. Okay, I'll fix your problem. Oh, du zweifelst an ihrer Freundlichkeit. Du brauchst mich. Okay, ich werde dein Problem lösen. That was very good. Das war sehr gut. But isn't it true? Stimmt es denn nicht? That even in our relationship, our perception of the other person totally affects our intimacy. Dass selbst in unserer Beziehung die Wahrnehmung der anderen Person unsere Intimität total beeinflusst. And think how much we've done this with God. Überleg mal, wie oft wir das bei Gott machen. That's why when things go bad, the first one we usually blame is God. Deshalb geben wir, wenn es schlecht läuft, meist zuerst Gott die Schuld. Why did God allow this? Warum hat Gott das zugelassen? What do you think where these thoughts come from? Was denkst du, woher diese Gedanken kommen? They come from a distorted heart and originally they come from devil in the Garden of Eden. Sie kommen aus einem verdrehten Herzen und ursprünglich stammen sie vom Teufel im Garten Eden. You know, I woke up one night 4 years ago. Vor 4 Jahren bin ich eines Nachts aufgewacht. And I knew it was God waking me up. Ich wusste, dass Gott mich geweckt hat. And as the instant I woke up, I felt a pain. I mean, an incredible strong emotional pain. In dem Moment, als ich aufwachte, fühlte ich einen Schmerz, einen unglaublich starken emotionalen Schmerz. And the pain was so deep that I wondered what was going on. Der Schmerz war so stark, dass ich mich fragte, was da los war. So I quickly got out of my bed. Ich sprang schnell aus dem Bett. And I went to my prayer room. Ich ging in meinen Gebetsraum. And I said, God, what is it? What are you trying to show me? Ich sagte, Gott, was ist los? Was willst du mir zeigen? And this is what he said. Er sagte Folgendes. He said, my children have represented me so badly and it hurts me so deeply. Meine Kinder haben mich so schlecht repräsentiert und das tut mir so weh. And then he said this. Dann sagte er dies. Please, will you represent me well? Bitte, würdest du mich gut repräsentieren? No, the last 4 years I cannot stop thinking of that night. Die letzten 4 Jahre kann ich nicht aufhören, an diese Nacht zu denken. My children have represented me so badly. This hurts God so deeply. Meine Kinder repräsentieren mich so schlecht. Das tut Gott so weh. So how are you going to represent God good if you don't really know him? Wie willst du Gott gut repräsentieren, wenn du ihn nicht wirklich kennst? We have to reject every lie about God that's anything else but God is so good. Wir müssen jede Lüge über Gott zurückweisen, die irgendetwas anderes ist, als dass Gott so gut ist. God is, you know what, I could teach you here for the next 10 years. Ich könnte hier die nächsten 10 Jahre lehren. From 9 o'clock in the morning. Von 9 Uhr morgens an. Vladimir goes like this. Vladimir macht die Daumen hoch. I didn't say I will. Ich habe nicht gesagt, ich werde es tun. I said I could. Ich sagte, ich könnte. My sentence wasn't even finished. Und mein Satz war noch nicht einmal zu Ende. But Vladimir, I like you a lot. Aber Vladimir, ich mag you dich sehr. You were the most incredible students I've ever had. I really enjoyed having you. Du warst einer der unglaublichsten Schüler, die ich je hatte. Ich habe es wirklich genossen, dich zu unterrichten und zu lehren. I could teach you for the next 10 years. Ich könnte euch die nächsten 10 Jahre lang lehren. Every day, 10 hours, jeden Tag 10 Stunden. How good God is, wie gut Gott ist. And it would not have been enough time to really talk about the goodness of God. Und es würde immer noch nicht ausreichen, um wirklich darüber zu sprechen, wie gut Gott ist. There are no words in the human language to really explain how good God is. Es gibt keine Worte in der menschlichen Sprache, um wirklich zu erklären, wie gut Gott ist. You know, many theologians have discussed eternity. Viele Theologen diskutierten über die Ewigkeit. And this is one of the big questions that they've tried to answer. Und das ist eine der großen Fragen, die sie zu beantworten versuchten. What are we gonna do for all eternity? Was werden wir die ganze Ewigkeit tun? Like just worship God for all eternity, it's all we do from morning till night? Werden wir für alle Ewigkeit einfach Gott anbeten von morgens bis abends? Like are we really gonna sit on the cloud and play harp for the next 20 trillion years and then eternity hasn't even started? Werden wir wirklich die nächsten 20 Billionen Jahre auf einer Wolke sitzen und Harfe spielen und dann hat die Ewigkeit noch nicht einmal begonnen? I mean, what are we going to do forever and ever and ever and ever? Was werden wir für immer und ewig und immer und ewig tun? And since the Bible doesn't tell us clearly, da die Bibel es uns nicht eindeutig sagt, I'm allowed to believe anything I want. Darf ich glauben, was ich will. Unless it goes against what the Bible teaches. Es sei denn, es steht im Widerspruch zu dem, was die Bibel lehrt. So here is what I believe what we're going to do for all of eternity. Ich glaube also, dass wir in alle Ewigkeit Folgendes tun werden. Keep discovering how good he really is. Wir werden immer wieder aufs Neue entdecken, wie gut er wirklich ist. And after a million years we say, wow, I never saw that aspect of you. And we're going to tell all of our friends, did you see how good he is? And they say, wow. Und dann nach einer Million Jahren sagen wir, wow, diese Seite von dir habe ich noch nie gesehen. Und wir erzählen es all unseren Freunden. Habt ihr gesehen, wie gut er ist? Und sie sagen, wow. And then God smiles. Dann lächelt Gott. And God said, und Gott sagt, I'm so much better. Ich bin so viel besser. So much better. So viel besser. So God, when will I finally really discover how good you are? Also Gott, wann werde ich endlich wirklich erkennen, wie gut du bist? And God will say, und Gott wird sagen, at the end of eternity. Am Ende der Ewigkeit. That's what I believe about eternity. Das ist es, was ich über die Ewigkeit glaube. I believe that all eternity long we will keep seeing the goodness of our God and be just astonished by it. Ich glaube, dass wir die ganze Ewigkeit über die Güte Gottes sehen werden und darüber einfach nur staunen werden. God is so good, people. Gott ist so gut, Leute. There is a passage in the Old Testament that I used to really teach quite frequently. Es gibt eine Bibelstelle im Alten Testament, die ich früher sehr oft gelehrt habe. And I just want to quickly go over it. I'm not going to go into depth. Ich möchte sie nur kurz ansprechen. Ich werde nicht in die Tiefe gehen. Because I really needed the next 10 years every day 10 hours to talk about the goodness of God and I only have today. Denn ich bräuchte wirklich die nächsten 10 Jahre jeden Tag 10 Stunden, um über die Güte Gottes zu sprechen und ich habe nur den heutigen Tag. So I have to skip quickly over some. Also muss ich ein paar davon schnell überfliegen. But in Exodus chapter 33. Aber Im 2. Mose Kapitel 33, Moses expresses his heart. In Vers 18 drückt Mose sein Herz aus. And Moses says, "Show me your glory." Und Mose sagt, zeige mir deine Herrlichkeit. So Moses has this deep, deep desire to see God's glory. Mose hat also dieses äußerst tiefe Verlangen, Gottes Herrlichkeit zu sehen. And you know, preachers have preached about the glory of God. Prediger predigen von der Herrlichkeit Gottes. I'm sure you've heard it too. Ich bin sicher, ihr habt es auch schon gehört. The Shekinah glory filled the temple. Die Herrlichkeit, die Shekinah, erfüllte den Tempel. And the priests could not stand anymore. Und die Priester konnten nicht mehr stehen. And they couldn't minister. Sie konnten nicht mehr dienen. I'm always a little concerned. Ich bin immer ein bisschen besorgt. When we base theology on a story in the Bible. Wenn wir die Theologie auf eine biblische Erzählung stützen. You see, the Shekinah glory that manifested and the priests couldn't stand anymore, that's a story. Die Herrlichkeit, die Shekinah, die sich manifestierte und die Priester nicht mehr stehen konnten, das ist eine Geschichte. In Exodus 33 we have a story too. Im 2. Mose 33 haben wir auch eine Erzählung. In Exodus chapter 3, in the story, God is talking and teaching us about his glory. Aber in der Geschichte aus 2. Mose Kapitel 3 spricht Gott und lehrt uns über seine Herrlichkeit. That's what I can base my theology on, because God himself is talking. Darauf kann ich meine Theologie gründen, weil Gott selbst spricht. So look how beautiful this is. Schau mal, wie schön das ist. There is Moses saying, God, I really want to see your glory. Mose sagt, Gott, ich möchte wirklich deine Herrlichkeit sehen. So how does God respond? Wie antwortet Gott? Look in verse 19, Exodus 33:19. Schau in Vers 19, 2. Mose 33, Vers 19. Then he said, this is just so beautiful. Then he said, I will make all my goodness pass before you and I will proclaim the name of the Lord before you. Das ist einfach so schön. Dann sagte er, ich will all meine Güte vor dir vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir verkünden. In simple today's word expressed it's like this. Wir würden das heute so formulieren. Roman, Roman, Roman. Roman, Roman, Roman. Show me your kindness. Zeig mir deine Freundlichkeit. I really want to see your kindness. Ich möchte deine Freundlichkeit wirklich sehen. Roman says. Roman sagt. I'm gonna take you to my wine cellar. Ich nehme dich mit in meinen Weinkeller. I'll put a comfortable bed there. Dort stelle ich dir ein bequemes Bett hin. A nice crystal glass. Ein schönes Kristallglas. A beautiful pillow and a blanket. Ein schönes Kissen und eine Decke. And that will be your house from now on. Und das ist von nun an dein Zuhause. Wow. Wow. Incredible. I can do something with that. Unfassbar. Damit kann ich etwas anfangen. You see, God very clearly defined what his glory looks like. Gott hat ganz klar definiert, wie seine Herrlichkeit aussieht. He said, okay, if you want to see my glory. Er sagte, okay, wenn du meine Herrlichkeit sehen willst. Goodness, and you've got to hear my name. Musst du meine Güte sehen und du musst meinen Namen hören. I find it fascinating that God himself defined his glory by two things, my name and my goodness. Ich finde es faszinierend, dass Gott selbst seine Herrlichkeit durch zwei Dinge definiert hat, seinen Namen und seine Güte. People. Leute. This is in the Old Testament. Das steht im Alten Testament. This is even in the Old Covenant. Das steht sogar im Alten Bund. In the old covenant, God was good, and his glory was nothing else but his incredible goodness. Im alten Bund war Gott gut und seine Herrlichkeit war nichts anderes als seine unfassbare, unbeschreibliche Güte. People have always made God the bad God. Und doch haben die Menschen Gott immer zu einem bösen Gott gemacht. If you have a heart cry to experience God's glory, wenn dein Herz danach schreit, Gottes Herrlichkeit zu erleben, God's going to say to you, well, then you have to live in my goodness. Sag Gott zu dir, dann musst du in meiner Güte leben. You've just got to choose to live in the truth that I'm good and good and nothing but good. Du musst dich einfach dafür entscheiden, in der Wahrheit zu leben, dass ich gut und gut und nichts als gut bin. Do you know what James says? Weißt du, was Jakobus sagt? He says, dear brothers, do not be deceived. Er sagt, liebe Brüder, lasst euch nicht täuschen. Do not be deceived. Lasst euch nicht täuschen. That's how we all deceive. Und dann sagt er, wie wir alle getäuscht werden. He says, every good and perfect gift. Er sagt, jede gute und vollkommene Gabe comes from God, the Father of Light. Kommt von Gott, dem Vater des Lichts. And then he says, with whom there is no shadow and no turning. Dann sagt er, bei ihm gibt es keinen Schatten und keine Veränderung. What does that mean, no shadow and no turning? Was bedeutet das, kein Schatten und keine Veränderung? Look at the context. Schau dir den Kontext an. Every good and perfect gift comes from God, the Father of Light. There's nothing else in him but light. Jede gute und vollkommene Gabe kommt von Gott, dem Vater des Lichts. Bei ihm gibt es nichts anderes als Licht. God never turns and says, actually, yesterday was good to you, but what you did today, no. Gott wendet sich niemals weg und sagt, gestern war ich gut zu dir, aber was du heute getan hast, nein. You can't expect my goodness today after what you did yesterday. Nach dem, was du gestern getan hast, kannst du nicht erwarten, dass ich heute gut bin. What does Paul tell the Corinthians? Was sagt Paulus den Korinthern? Preach the angry God, because the anger of God will bring people to repentance. Predigt den zornigen Gott, denn der Zorn Gottes führt die Menschen zur Umkehr. He doesn't say that. Das sagt er nicht. He says it's the kindness of God that leads people to repent. Er sagt, dass es die Freundlichkeit Gottes ist, die die Menschen zur Umkehr führt. We have tried to control people by law and by an angry God. Wir haben versucht, die Menschen durch Gesetze und einen zornigen Gott zu kontrollieren. Instead of leading them back to the Father through the kindness of God. Anstatt sie durch die Freundlichkeit Gottes zurück zum Vater zu führen. So if you believe that anything but good and perfect can come from God, you are deceived. Wenn du also glaubst, dass irgendetwas anderes als Gutes und Vollkommenes von Gott kommen kann, bist du getäuscht worden. Don't be deceived. Jakobus sagt, dass wir uns nicht täuschen lassen sollen. God never changes. He is not good today and not so good tomorrow. Gott ändert sich nie. Er ist nicht heute gut und morgen nicht mehr so gut. There is no doubt about God's good and only perfect. Es gibt keinen Zweifel daran, dass Gott gut und nur vollkommen gut ist. Once you understand this, you will guard your heart from this deception. Wenn du das verstanden hast, wirst du dein Herz vor dieser Täuschung schützen. Once you understand this, you will do everything to never allow anybody to question the goodness of God. Wenn du das verstanden hast, wirst du alles dafür tun, dass niemand dich dazu bringt, die Güte Gottes in Frage zu stellen. And then after God says to Moses, okay, you want to see my glory? I've got to show you my goodness. Und dann, nachdem Gott zu Mose sagt, okay, du willst meine Herrlichkeit sehen, dann zeige ich dir meine Güte. And I've got to declare my name. Und ich werde meinen Namen verkünden. And then God walks by Moses. He says, stand on the rock. Dann geht Gott an Mose vorbei. Er sagt, stell dich auf den Felsen. And then God declares 7 attributes. Dann verkündet Gott 7 Eigenschaften. The first thing he says, I'm merciful. Als erstes sagt er, ich bin barmherzig. You imagine, in the old covenant, people were already scared of God. Stell dir vor, im alten Bund hatten die Menschen wirklich Angst vor Gott. Right there, God says, guys, I'm merciful. Stop making me a different God. Gerade da sagt Gott, ich bin barmherzig. Hört auf, mich zu einem anderen Gott zu machen. Think about what happened in the very, very beginning of the old covenant. Erinnert euch daran, was ganz am Anfang des alten Bundes geschah. God wanted the people to come near to him, but they didn't want to. Gott wollte, dass das Volk ihm näher kommt, aber das wollten sie nicht. They said, Moses, you go up on the mountain, you talk to God. We don't want to get near him, he's scary. Sie sagten, Mose, geh du auf den Berg, rede du mit Gott, wir wollen nicht in seine Nähe kommen. Er ist furchteinflößend. But God never said that. God said, I want everybody to come near to me. Aber das hat Gott nie gesagt. Gott sagt, ich will, dass alle in meine Nähe kommen. So God is merciful, he's gracious, he's long-suffering. Gott ist also barmherzig, er ist gnädig und langmütig, geduldig. And you can go and study this at home. You will see how incredibly God describes himself. Du kannst das zu Hause nachlesen. Du wirst sehen, wie fantastisch Gott sich selbst beschreibt. So there God establishes clearly, guys, my glory is how good I am and my good, I'm going to describe it to you. Dort stellt Gott ganz klar fest, meine Herrlichkeit ist meine Güte und meine Güte werde ich euch beschreiben. I found a statement as I prepared for this. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich eine Aussage gefunden. A statement from C.S. Lewis. Eine Aussage von C.S. Lewis. Now, do you have C.S. Lewis in Czech Republic? Yeah, you have his literature. Kennt ihr C.S. Lewis in der Tschechischen Republik? C.S. Lewis, whatever you want to. Du darfst über C.S. Lewis glauben, was du willst. I believe C.S. Lewis was one of the most outstanding men of God walking the earth. Ich glaube, dass C.S. Lewis einer der herausragendsten Männer Gottes war, die auf Erden wandelten. An incredibly passionate lover and pursuer of God. Ein unfassbar leidenschaftlicher Liebhaber und Nachfolger Gottes. Okay, if you are a little bit religious, okay, wenn du ein bisschen religiös bist, you're not going to like what C.S. Lewis said. Wird dir nicht gefallen, was C.S. Lewis gesagt hat. But since you're not religious, you're probably going to love what C.S. Lewis said. Da du aber nicht religiös bist, wirst du wahrscheinlich lieben, was C.S. Lewis gesagt hat. People are writing down, so I'll say it nice and slow, so you can write it down. Ich sehe viele Leute, die mitschreiben, also werde ich es schön langsam sagen, damit ihr es aufschreiben könnt. Here's what he said. Er sagte Folgendes. The ultimate question is, die entscheidende Frage ist, whether the doctrine of the goodness of God, ob die Lehre von der Güte Gottes, or the inerrancy of Scripture, oder die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift, prevail when they conflict, Vorrang haben soll, wenn sie einander widersprechen. Let's put it in simple words. Drücken wir es einfach aus. He can do it, he's very good. Look, basically C.S. Lewis said this. If there is a conflict between how good God is and the Scripture is infallible. Im Grunde hat C.S. Lewis Folgendes gesagt. Conflict. Wenn es einen Konflikt gibt zwischen der Aussage, all the word of God, all inspired, dass Gott gut ist, und der Aussage, dass die Heilige Schrift unfehlbar ist. Wenn diese beiden Aussagen im Widerspruch zueinander stehen, die Heilige Schrift ist unfehlbar, es gibt keine Zweifel, es ist alles Gottes Wort, alles inspiriert und die Aussage Gottes gut und diese beiden Aussagen eigentlich nicht zusammenpassen. C.S. Lewis sagte, ich glaube, die Lehre von der Güte Gottes ist die sicherere von beiden. In other words, that great man of God and theologian. Mit anderen Worten, der große Mann Gottes und Theologe sagt, says the doctrine of the goodness of God is more certain. Die Lehre von der Güte Gottes ist sicherer als die Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift. Than the infallibility of the Scripture. Als die Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift. Isn't that incredible? Ist das nicht unfassbar? I've seen people fight about the Bible is the word of God. And they don't even know how good God is. Ich habe Leute über das Thema "Die Bibel ist das Wort Gottes" streiten sehen und sie wissen nicht einmal, wie gut Gott ist. You must establish in your own heart. Du musst in deinem eigenen Herzen the biblical truth, die biblische Wahrheit etablieren. God is so good, dass Gott so gut ist. That there will never be any doubt that he can be anything else but good. Dass du niemals daran zweifelst, dass er etwas anderes als gut sein kann. Do you know what? Well, I grew up with a terrible picture of God. Ich bin mit einem schrecklichen Gottesbild aufgewachsen. Because I was raised in a very religious home. Weil ich in einem sehr religiösen Elternhaus aufgewachsen bin. Very, very religious. Sehr, sehr religiös. My dad did his best to raise me. Mein Vater tat sein Bestes, um mich großzuziehen. But the only thing my dad knew about God is that God is a religious angry figure. Aber das einzige, was mein Vater über Gott wusste, war, dass Gott eine religiöse, zornige Figur sei. So that's how I was raised. So bin ich also aufgewachsen. When I was a little kid, als ich ein kleines Kind war, I had this little scooter, you know, like hatte ich diesen kleinen Roller. So every time I was going on my little scooter. Jedes Mal, wenn ich auf meinem kleinen Roller unterwegs war, and I liked to go like fast. Und ich fuhr gerne schnell. Yes, I like to go downhill, very steep hills, you know. Ja, ich fuhr gerne bergab, sehr steile Hügel, weißt du. I fell a lot. Und dann bin ich natürlich oft gestürzt. Whenever I fell and my knees were bleeding. Jedes Mal, wenn ich fiel und meine Knie bluteten. The first thought that always came to my heart. Oh. War der erste Gedanke, der mir immer durch den Kopf ging, immer. Today I fought with my sister. See, today God is knocking me off my scooter. Gestern habe ich mit meiner Schwester gestritten. Siehst du, heute stößt Gott mich vom Roller. I was so sure. Ich war mir so sicher. Everything bad happened to me. I was always sure God got me again. Bei allem, was mir Schlimmes passierte, war ich mir immer sicher, dass Gott mich wieder erwischt hat. He's just always waiting to find an opportunity to punish me. Er wartet immer nur darauf, eine Gelegenheit zu finden, mich zu bestrafen. So I was raised very religious. Ich wurde also sehr religiös erzogen. And here is been one of the things that helped me incredibly. Für mich war eines der Dinge, die mir unfassbar geholfen haben. To understand that God is love. Zu verstehen, dass Gott Liebe ist. And then meditate on the 15 attributes of 1 Corinthians 13. Und dann über die 15 Eigenschaften in 1. Korinther 13 zu meditieren. And replace the word love for God. Und das Wort Liebe durch Gott zu ersetzen. Because God is love. Denn Gott ist Liebe. So I used to say, ich habe also immer gesagt, God is patient. Gott ist geduldig. Wow, he wasn't him knocking me up the scooter because he's so patient. Wow, es war nicht Gott, der mich vom Roller gestoßen hat, weil er so God geduldig is ist. Gott ist freundlich. He didn't hit me, he's kind. Er hat mich nicht geschlagen, er ist freundlich. And I kept putting God instead of love and internalized these 15 attributes. Ich setzte Gott immer wieder anstelle des Wortes Liebe ein und verinnerlichte diese 15 Eigenschaften. And because I'm so convinced today of the goodness of God, und weil ich heute so überzeugt bin von der Güte Gottes, I'm going to give you a break. Gönne ich euch eine Pause. See you at 11:30. Wir sehen uns um 11:30 Uhr.